Kundgabe 4698. Empfangen durch Bertha Dudde am 26.07.1949. Kommende Not. Lebendiger Glaube. Glaubensprobe. Ihr habt eine überaus große Not zu gewärtigen, in der euch nur der Glaube an mich aufrechterhalten kann. Denn irdisch wird euch wenig Hilfe gebracht werden können, und ihr werdet, auf euch selbst gestellt, jegliche Hilfe von mir erbitten müssen. Und dann werdet ihr sichtlich den Erfolg eines tiefen Glaubens feststellen können. Denn stets wird meine Liebe Mittel und Wege wissen, dass ihr der drückendsten Not ledig werdet. Es wird eine Zeit sein, wo Menschenweisheit und Menschenwille nichts vermag, weil euch die Kraft fehlt, die ihr anfordern müsset von mir. Und doch wird einer dem anderen helfen können, und so er dies tut, wird auch die eigene Not geringer werden. Doch die gesamten Lebensverhältnisse werden eine Umänderung erfahren durch meinen Natureingriff, der jedoch vorgesehen ist, um den Weltmenschen die Unbeständigkeit und Wertlosigkeit dessen zu zeigen, was ihnen allein erstrebenswert ist. Immer wieder mache ich euch auf diese Zeit aufmerksam. Doch im Getriebe der Welt erscheint es euch unmöglich, dass eine solche Zeit noch vor euch liegt. Wie aber wollet ihr dann bestehen, so ihr euch nicht schon darauf vorbereitet, so euch von Seiten der Welt keine Hilfe gebracht werden kann, weil ich selbst dies unterbinde? Wie wollet ihr dann Hilfe erwarten, so ihr nicht an mich glaubt und zu mir eure Zuflucht nehmet? Der Glaube an mich ist noch sehr schwach in euch, selbst wenn ihr mit dem Munde ihn bekennet und ihr auch meinen Namen aussprechet als Beweis eures Glaubens an mich. Doch der rechte Glaube will gewonnen werden, und einen rechten Glauben nenne ich nur den lebendigen Glauben, die feste innere Überzeugung dessen, an was zu glauben ihr vorgibt. Doch ihr werdet versagen, so euch diese schwere Glaubensprobe gestellt wird. Dann erst werdet ihr erkennen, wie viel mehr ihr euch befassen müsstet mit Gedanken an mich, an euren Schöpfer und Vater von Ewigkeit, der in sich die Liebe, Weisheit und Allmacht ist, also euch helfen will und kann und es auch tun wird, so ihr eben diesen festen Glauben an mich aufbringet. Der Glaube ist es, den ich zu einem Lebendigen gestalten will, durch mein Wort, das ich immer wieder euch zuführe und durch die Not- und Glaubensproben, denen ich euch schon jetzt unterwerfe, auf dass ihr reifet und stark werdet im Glauben, bevor die große Not einsetzet. Betrachtet einen jeden Tag noch als ein Geschenk und nützet ihn. Lasset eure Gedanken schweifen zur Höhe, das heißt, befasset euch öfter in Gedanken mit eurem Daseinszweck und Ziel, mit dem Leben in der Ewigkeit und mit mir, der ich der Lenker und Gestalter alles dessen bin, was ist und an den zu glauben euch leicht sein wird, wenn ihr es nur ernstlich wollet und euch gedanklich mit ihm befasset. Denn ich helfe wahrlich einem jeden, mich zu erkennen, der dazu nur den Willen hat. Und so er mich anrufet, werde ich ihn erhören, weil ich will, dass er an mich glaubt. Lasset die große Not nicht an euch herantreten, bevor ihr diesen Glauben an mich gewonnen habt. Ich allein werde euch helfen können, so jede andere Hilfe versagt. Denn es ist kein Ding unmöglich bei Gott. Und ich will euch den Beweis liefern in der kommenden Zeit, dass ein tiefer Glaube alles vermag und auch die größte Not bannet. Darum könnet ihr auch jener Zeit furchtlos entgegensehen, die ihr lebendig glaubet an mich, an meine Liebe, Weisheit und Allmacht. Amen.